Beatrice und Juana. Eine Komödie von Günter Eich. Mit Ernie Wilhelmi, Charlotte Rathspieler und Helmut Keutner in den Hauptrollen. Also, der Tennisplatz liegt in einer Ecke des Parks, 200-300 Meter vom Schloss entfernt, hinter einer Taxushecke. Steinfiguren, Damen in Reifröcken, Herren mit Zopf oder Perücke, sehen unserem Spiel zu oder an uns vorbei. Die Putten mit Vasen in den erhobenen Händen und mit Füllhörnern voll steinerner Früchte legen ihr Gerät nicht beiseite, um suchen zu kommen, wenn ein Ball ins Gebüsch geflogen ist. Schade, es wäre so nützlich. Wir spielen seit 3/4 Stunden und ich verliere immer. Sonst bin ich der bessere Spieler. Ich weiß nicht, woran es heute liegt. 60-15! Mein Spiel, mein Satz! Wollen wir aufhören? Aufhören? Wo ich endlich einmal gewinne? Ärgerst du dich, Carlo? Nicht die Spur! Das ist gelogen. Ich ärgere mich durchaus. Denn ich bin ehrgeizig, auch wenn ich mit Beatrice spiele. Spiele ich schlechter oder spielt sie besser als sonst? Beides ist gleich unangenehm. Aber wie kann ich eine einleuchtende Entschuldigung für meine Niederlage finden? Der Ring drückt mich, weißt du? Wenn ich den Schläger links nehme. Ich kann nicht spielen, wie ich gewohnt bin. Der Ring drückt dich. Ja, der Rand ist scharf. An deinem nicht? Nee, zieh ab, Carlo. Den Verlobungsring? Ja, warum nicht? Ich bin nicht abergläubisch, Beatrice, aber... Oh, tu ihn ab, Carlo, sonst ist der Ring schuld, wenn du verlierst. Sie bringt mich um die gute Ausrede. Ich überlege, wo ich den Ring hintun soll, damit er nicht verloren geht. Dabei fällt mein Blick auf eine Steinfigur in einer Nische der Taxuswand, eine Dame in Rokokokleidung. Da sie die Hand geöffnet hält, streife ich ihr den Ring auf den steinernen Finger. Er passt ihr genau. Und es ist ein guter Platz, um den Ring nicht zu verlieren. Fang an! Siehst du, jetzt geht es besser. Wir spielen noch diesen Satz und den gewinne ich natürlich. Ich beginne selbst daran zu glauben, dass mich der Ring gedrückt hat. Als es 5-2 für Beatrice steht, tönt der Gong vom Schloss herüber. Wir müssen aufhören, Carlo. Mitten im Spiel gleich hast du gewonnen. Wir müssen uns umziehen. Du weißt, es ist Baba nicht gerne, wenn man zum Essen zu spät kommt. Schade um deine gute Form. Spiel dich wirklich schon besser, Carlo? Als wir am Schloss sind, merke ich, dass ich den Ring vergessen habe. Ich gehe zurück, um ihn zu holen. Hm? Es ist 12.15 Uhr und ein klarer Tag. Ich fühle mich gesund und bin ganz wach. Umso schwerer fällt es mir, meinen Augen zu trauen. Die Steinfigur hält die Hand, die sie vorhin geöffnet hatte, jetzt geschlossen. Aber mein goldener Ring ist noch an dieser Hand. Und ich kann ihn nicht mehr abziehen. Ich halte nichts vom Tennisspielen. Du solltest dich ausruhen, Carlo. Aber es macht ihm Spaß, Mama. Und er hat so wenig Bewegung. Frische Luft und Bewegung, hat Dr. Wenzel gesagt. Gewiss, gewiss, aber Tennisspielen? Du siehst schlecht aus heute. Ja, das ist wahr. Fehlt dir etwas? Ist dir nicht gut, Carlo? Schmeckt dir das Essen nicht? Doch, schmeckt sehr gut. Ist ja mein Lieblingsgericht. Gefüllte Tomaten. Das sind doch gefüllte Paprika. Du merkst nicht einmal, was du isst. Nein, ich merke nichts. Ich denke an die steinerne Dame, dass sie die Hand geschlossen hält und meinen Ring am Finger trägt. Ich habe versucht, die Hand gewaltsam zu öffnen. Es war, als schlösse sie sich noch fester. Ich bin dann einen Schritt zurückgetreten und habe die Figur betrachtet. Grauer Sandstein, im Ganzen noch gut erhalten, wenn man an andere Sandsteinfiguren denkt, denen Köpfe und Arme fehlen. Hier fehlt nichts. Und das Gesicht ist so lebendig, wie ein steinernes Gesicht lebendig sein kann. Ich habe es angeschaut und darauf gewartet, dass der Mund, ein Augenlid, ein Muskel zuckt. Auch die Hand muss sich ja bewegt haben, aber das Gesicht bleibt steinern. Ist das nicht schlimmer, als wenn es sich bewegte? Hast du es bemerkt, Beatrice, dass ich den Ring nicht trage? Drückte dich etwa so sehr? Iss noch, Carlo. Ich habe keinen Appetit heute. Doch, du musst noch essen. Ich tue dir noch auf. Und sie tut mir noch auf. In diesem Augenblick bemerke ich, dass wir jetzt zu viert sind. Nicht nur Beatrice' Mutter, Beatrice und ich sitzen am Tisch. Etwas Schattenhaftes und Steinernes hat den vierten Platz eingenommen. und bewegt sich. Und es trägt an der Hand meinen Ring. Bedrückt er dich etwa mehr, als er dich drückt, Carlo? Hm? Der Ring? Wohin ja? Schaust du? Du machst dein Gesicht, als siehst du Gespenster. Seht ihr sie nicht? Was? Wen? Entschuldigt, ich muss in die Stadt fahren. Jetzt, vorm Nachtisch. Was ist dir, Carlo? Carlo! Carlo! Warte doch, Carlo! Fahr mit! Mama ist ziemlich aufgeregt, deinetwegen. Entschuldige, Liebling, aber ich bin's auch. Wohin musst du denn? Zu Dr. Wenzel. So eilig? Ja, sehr eilig. Mama vermutet, wir hätten uns gezankt. So? Überhaupt hat sie das Gefühl, eine andere Frau stünde zwischen uns. Und du? Welches Gefühl hast du? Gar keins im Augenblick. Fährst du nicht so schnell, Carlo? Findest du? Beatrice, woher stammen die Steinfiguren im Park? 70 ist zu viel auf der schlechten Straße. Zum Beispiel die am Tennisplatz. In der Mitte der Hecke eine Dame, Rokokotracht. Eigentlich die einzige, die gut erhalten ist. Ach, du meinst Juana. Seit wann interessieren dich denn Steinfiguren? Juana heißt sie? Nein, hieß sie. Die Geliebte des damaligen Fürsten. Eine exotische Dame. Vielleicht Spanierin. Spanierin, so. Auch die anderen Figuren sollen Porträts sein. Personen des Hofes, Minister und so. Wann war das ungefähr? Ach Gott, so um 1750 herum. Als Fürst Ferdinand Friedrichs Lust erbauen ließ. Carlo, die Kurve! 1750, so. Das sind 200 Jahre. Juana wäre also über 200 Jahre alt. Sie müsste eine Mumie sein, wenn sie noch lebte. Sie sieht nicht wie eine Mumie aus. Wie? Beinahe gegen den Baum. Ich sah sie im Rückspiegel. Wen? Juana, die Spanierin. Saß hinter uns. Aber was für ein Unsinn, Carlo. Du bist überarbeitet. 2 Jahre keinen Urlaub. Ich weiß, was jetzt kommt, Beatrice. Ich hätte die Versuchsreihen unterbrechen sollen. Eine chemische Fabrik ist keine Strafanstalt und der Mensch braucht mindestens 7 Stunden Schlaf. Du bist wieder beim Thema. Entschuldige. Aber du musst doch zugeben, dass wir allein im Wagen sind. Ich gebe alles zu. Aber du musst auch zugeben, dass ich jetzt seit 8 Tagen bei euch bin und den ganzen Tag nichts tue und mich wohlfühle und mich erholt habe. Aber Carlo... Ja, ich weiß, dass es Unsinn ist. Und doch, sie saß hinter uns. Und sie hob die Hand und zeigte mir den Verlobungsring an ihrem Finger. Wie, deinen Ring? Ja, am Finger von Juana. Aber wieso? Also, sorg dich jetzt nicht mehr. Ich fahre vorsichtig. Ich sorge mich um ganz andere Dinge. Wieso soll Juana den Ring am Finger haben? Sie hatte die Hand geschlossen. Herr Doktor, ich weiß, völlig unmöglich, eine Steinfigur, die die Hand bewegt. Die Hand war gewiss schon vorher geschlossen. Und wie kommt mein Ring an die geschlossene Hand? Hat jemand den Ring an der geschlossenen Hand gesehen? Niemand außer mir. Ah. Aha. Aha, ich bin unglaubwürdig. Ja, ich hätte es Beatrice zeigen sollen, aber es war mir nicht angenehm. Ich habe sie erst auf der Fahrt hierher erzählt. Ist sie mitgekommen? Sie telefoniert gerade nach Hause. In der Mitte vom Tennisplatz, ja. Ja, ja, ich weiß, welche Figur Sie meinen, gnädiges Fräulein. Sie meinen die Spanierin Juana. Ja, vor der Taxushecke. Ja. Sie hat die Hand geöffnet. Das heißt... Und warum soll ich dorthin? Sie sehen nach, ob sie die Hand geschlossen hat und ob sie einen goldenen Ring am Finger trägt. Wie bitte? Ob sie die Hand geschlossen hat und ob sie einen goldenen Ring am Finger trägt. Aber sie hat doch die Hand geöffnet. Sie haben es doch eben selbst gesagt. Also sehen Sie nach, ob die Hand geöffnet oder geschlossen ist. Ich warte am Telefon. Alles normal. Puls, Blutdruck, Herztätigkeit. Ich finde nichts Ungewöhnliches. Scheint Sie zu enttäuschen. Schlafen Sie schlecht? Ich schlafe sehr gut. Tief, traumlos und 10 Stunden. Kein Schweißausbruch, keine Angstzustände. Bis heute gut bei Appetit. Ich war auf dem besten Wege, mich zu erholen. Bis heute? Ja, bis heute. Hören Sie manchmal Stimmen? Ich meine, von jemandem, der nicht da ist. Sie meinen von Juana? Zum Beispiel. Nein, sie hat bisher kein Wort gesagt. Wie sahen Sie Juana eigentlich, als Steinfigur oder als Mensch? Bei Tisch? Eigentlich schien sie mehr Steinfigur zu sein. Ein Stein, der sich bewegte. Und im Auto? Da war sie weniger Stein. Ich hatte den Eindruck, sie wäre inzwischen lebendiger geworden. Etwas Steinernes hatte sie natürlich noch. Aber jetzt? Wieso jetzt? Sie sitzt dort auf dem Stuhl. Wo? Oh, schade, jetzt ist sie wieder weg. Sie saß da, zwischen den Fenstern. Ach. Jetzt sah sie ganz wie ein Mensch aus. Eine Frau in Rokokotracht. Ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen. Ja, hallo? Gnädiges Fräulein, ich habe im Park nachgesehen, gnädiges Fräulein. Ja, und? Es ist etwas Merkwürdiges passiert. Sie hat die Hand geschlossen und es ist ein Ring daran, nicht wahr? Nein, gnädiges Fräulein, die Figur steht nicht mehr da. Was? Die Figur steht nicht mehr da? Die Figur steht nicht mehr da? Ich sagte ihm, dass man Spuren sehen müsse. Fußabdrücke oder Schleifspuren. Aber er behauptete, es sei nichts dergleichen zu sehen. Der Sockel steht noch. Na, Gott sei Dank. Sie machen sich über uns lustig, Herr Doktor. Keineswegs. Ich finde es nur merkwürdig, dass keine Spuren zu sehen sind, wenn eine Steinfigur abtransportiert wird. Abtransportiert? Sie ist einfach fortgegangen. Wahrscheinlich. Ich habe auch keine andere Erklärung. Dr. Wenzel hat mich untersucht. Mir fehlt nichts. Soweit ich das als praktischer Arzt beurteilen kann. Aber ich würde doch empfehlen... Nervenarzt. Gelegentlich. Nein, danke. Darf ich Ihnen dann wenigstens einen anderen Rat geben? Versuchen Sie einmal, das Ganze zu vergessen. Vergessen? Ich werde sofort, wenn wir nach Hause kommen, in den Park laufen. Nein, bleiben Sie heute in der Stadt. Lenken Sie sich ab. Gehen Sie ins Kino oder ins Theater oder in ein Konzert. Oder gehen Sie tanzen. Kurzum, tun Sie irgendetwas, was Sie sonst nicht tun. Danke, Doktor. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wir werden uns Mühe geben. Joachimshult ist ein Städtchen von etwa 30.000 Einwohnern. Es hat hübsche, alte Häuser. Und aus der Zeit, wo es noch Residenz des Fürstentums war, ein Schloss, das heute als Museum, Landrats- und Finanzamt eingerichtet ist. Hinter dem Schloss erstreckt sich der Schlosspark im englischen Stil. Und am Ende des Schlossparks steht das ehemals fürstliche Hoftheater, wo jetzt ein wagemutiger Intendant vor leerem Parkett avantgardistische Stücke spielt. Außerdem hat Joachimshult drei Kinos und ein Saal des Schlosses dient musikalischen Veranstaltungen. Es ist unklar, weshalb das Angebot an Kultur in Joachimshult höher ist als anderswo. Jedenfalls hat man eine gewisse Auswahl, wenn man sich langweilen will. Schließlich scheint uns eine neu eröffnete Bar noch das Beste. Einziger Tisch frei. Ich bin froh, wenn ich noch zwei Plätze für Sie finde. Bitte lass uns hier bleiben. Allen Gästen Plätze bei uns. Dann bin ich wohl die erste Ausnahme. Ausnahme steht in die Regel. Gib mir jetzt zwei Plätze. Also, wenn du willst. Sie gestatten. Aber oh, bitte sehr, junger Mann. Bitte nehmen Sie Platz. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Merkwürdiges und ziemlich ungleiches Paar, an dessen Tisch wir uns da gesetzt haben. Erst ein älterer, großer und dicker Mann, wohlwollend, aber etwas gewöhnlich. Es ist mir so, als hätte ich ihn schon gesehen. Das ist natürlich in einer kleineren Stadt leicht möglich. Das Mädchen sieht sehr jung aus. Sie ist dunkel und von auffallender Schönheit. Sah ich nicht auch sie schon irgendwo einmal? Nein, es ist unwahrscheinlich. Sie wäre mir deutlicher im Gedächtnis geblieben. Ist sie seine Frau? Seine Tochter? Seine Geliebte? Carlo, starre doch das Mädchen nicht so auffällig an. Ich gebe zu, dass sie hübsch ist, aber das muss... Du bist mindestens ebenso hübsch. Kommen die beiden dir nicht auch bekannt vor? Sehr, aber ich weiß nicht, wo ich sie hin tun soll. Ich kenne Sie, junger Mann. Sie sind Chemiker, nicht wahr? Sie kennen mich? Ja, Sie kommen mir auch bekannt vor. Ach, das wundert mich, aber ist möglich. Ich bin Schmitz, Großschlächterei und Wurstfabrik. Wir sind nur auf der Durchreise hier. Schmitz? Großschlächterei Schmitz? Ich erkannte sie gleich, als sie reinkam. Und auch Beatrice. Beatrice? Finden Sie es sehr aufdringlich, wenn ich Sie um einen Tanz bitte? Mich? Ja, darf ich bitten? Oh, du willst tanzen? Warum soll ich nicht tanzen? Ja, weshalb sollten Sie nicht? Er tanzt sonst nie. Es ist gewissermaßen eine Auszeichnung. Ich merke wohl, dass Beatrice keineswegs beglückt ist, von Herrn Schmitz, Großschlächterei und Wurstfabrik, auf diese Weise ausgezeichnet zu werden. Aber sie ist zu gutmütig, um Nein zu sagen. Ich bleibe allein mit dem dunklen Mädchen am Tisch zurück. Auch sie lächelt. Aber anders als Beatrice. Vielleicht sollte auch ich mit ihr tanzen. Ich fühle mich so unsicher. Erkennst du mich nicht, Carlo? Erkennen? Sieh her, ich trage deinen Ring. Meinen Ring? Erinnerst du dich, wie du ihn mir gabst? Wir sind verlobt, Carlo. Entschuldigen Sie, ich bin mit Beatrice verlobt. Ich heiße Juana. Juana? Ich kenne keine Juana. Vor der Taxushecke im Park. Bist du so vergesslich? Ich war sehr glücklich, als du mir den Ring an den Finger stecktest. Wie kannst du sagen, dass du mich nicht kennst? Ja, es kommt etwas überraschend. Ich finde es sehr einfach. Ja, ich bin an Denkmäler im Abendkleid nicht recht gewöhnt. Ein Reifrock braucht viel Platz und wischt die Gläser von den Tischen. Sicher, aber es bleibt doch überraschend. Zumal die Steinfiguren in Friedrichslust ungefähr 200 Jahre alt sind. Ah, wenn ich als Mumie vor dir erschienen wäre und hätte dich an die Verlobung erinnert, wärst du dann weniger überraschend gewesen? Ja, vielleicht weniger überraschend. Und sicher weniger angenehm. Die erste Freundlichkeit, die mir mein Verlobter sagt. Ich bitte Sie, reden Sie doch leiser. Ich bin nicht Ihr Verlobter. Wenigstens tanzen könntest du mit mir. Tanzen? Mir ist ganz elend. Nur, ich kann es ja versuchen. Hat es dir die Sprache verschlagen, Carlo? Ich denke nach. Es steht dir nicht sehr. Dein Gesicht wird töricht davon. Ich kümmere mich einfach nicht um das, was sie sagen. Das geht auch. Also? Allerdings hast du dann den Ring nicht. Man kann ja einen neuen kaufen, ne? Aber dieser hier gilt. Und solange ich ihn habe, bist du an mich gebunden und Beatrice kann ich deine Frau sein. Das sind Redensarten. Deine Frau werde ich sein. Sie sagen das so, als ob das eine Drohung wäre. Es ist auch eine. Denk dir eine steinerne Frau, die dich in ihren Armen erdrückt. Also mir ist gar nicht zum Scherzen, nicht? Man kann nicht von mir verlangen, mich mit einem Stein zu verheiraten. Bin ich denn wirklich so steiner? Nein. Du bist nicht aus Stein, Juana. Gefall ich dir? Sehr. Möchtest du, dass ich so lebendig bleibe? Juana, Liebe. Ich möchte es. Juana. Carlo. Liebst du mich, Carlo? Du hast mich behext, Juana. Du bist eine Hexe. Liebst du mich? Gib mir den Ring zurück, ja? Hier, nimm ihn dir. Geht nicht von deinem Finger. Du machst es auch zu leid, Carlo. Gib mir den Ring wieder. Ich dachte, du wolltest sagen, ich liebe dich. Du, ich könnte es sagen, ohne zu lügen, aber gib mir doch den Ring wieder. Ich bringe ihn selbst nicht ab. Ich muss ihn aber doch haben. Nur wenn du eine Bedingung erfüllst. Welche Bedingung? Wollen wir uns nicht widersetzen? Während wir an unseren Tisch zurückgehen, sehe ich Beatrice und den dicken Mann unter den Tanzenden. Beatrice sieht nicht mehr gequält aus, sondern lacht fröhlich. Offenbar unterhält sie Herr Schmitz ganz gut, wenn ich nur wüsste, woher ich den kenne. Welche Bedingung, Juana? Wir sind uns schon einmal begegnet, Carlo. In einem früheren Leben. Damals, als ich die Geliebte des Fürsten war. Vor 200 Jahren? Ja, ungefähr. Ja, mein Gedächtnis reicht leider nicht so weit zurück. Und damals hast du etwas versäumt, Carlo. Versäumt? Ich? Ja. Seit 200 Jahren trage ich dir nach, dass du mich verschmäht hast. Ich fühle mich nicht recht getroffen von solchen Vorwürfen. Wollen wir nicht lieber von der Bedingung sprechen? Sie ist nicht ganz einfach. Du musst nachholen, was du versäumt hast. Nachholen? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weshalb... Weshalb? Weshalb das schwierig sein sollte. Du musst es damals nachholen, vor 200 Jahren. Entschuldige, Juana, aber nach den Gesetzen der Logik... Die gilt dir nichts. Sonst säße ich nicht neben dir. Ja, das sage ich mir auch. Wenn du nur willst, kannst du zurückversetzt werden. Ich will mich jedenfalls über nichts mehr wundern. Von alledem, was hier gesprochen wurde, weißt du natürlich nichts in jener Zeit. Ja, aber dann vergesse ich doch wieder, was ich zu tun habe. Vielleicht. Du sagst es mir, sobald wir uns wieder begegnen, ja? Ich weiß es dann ebenso wenig, Carlo. Wir sehen uns damals zum ersten Mal. Ja, aber wenn ich es nun wieder versäume... Dann bleibst du dort und kommst nie mehr in dieses Leben zurück. Hm? Hast du Angst? Ich habe Angst, Beatrice nicht mehr zu sehen. Ah, deshalb also? Natürlich. Vergiss nur nicht, was ich dir gesagt habe. Wenn du die Bedingung nicht erfüllst, kannst du den Ring nicht wiederbekommen und Beatrice ist für dich verloren. Verzeih, dass ich es wiederhole. Dann bin ich deine Frau. Und aus Stein. Meine Frau aus Stein. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht angenehm für dich wäre. Na, du hast gut spotten, dir kann nichts geschehen. Na, 200 Jahre bei jeder Witterung im Freien? Ist das ein Vergnügen? Es ist deinem Teng jedenfalls sehr gut bekommen. Keine Komplimente im Augenblick. Du musst dich entscheiden, ehe der Tanz zu Ende ist und Beatrice wiederkommt. Ja, was ich auch wähle? Nein, es ist nicht gleich. In einem Fall könnte alles gut werden. Könnte, ja. Also? Ich kann Beatrice nicht allein im 20. Jahrhundert zurücklassen. Darum keine unnützen Gedanken. Du bist nicht länger fort, als ein Blitz dauert. Na, so eine Hast. Es ist dann so, als wäre gar nichts gewesen. Und wenn man dir glauben wollte, wäre Betrug eine gute Tat. Es bleibt dir nicht viel anderes übrig, als mir zu glauben. Meinetwegen. Wenn es nicht anders sein kann, ich will versuchen nachzuholen, was ich versäumt habe. Gut, dann schenke ich dir das Glas voll. Und nun? Wir wollen trinken. Auf Wiedersehen, Carlo. Auf Wiedersehen, Juana. Freitag, der 13. Mai 1750. Ein schlechtes Datum für unsere Ankunft. Ja, Freitag. Der 13. Und die Quersumme von 1750 ist wieder eine 13. Gut, dass es nur 12 Monate gibt. Du meinst, wir hätten es sonst geschafft, am 13.13. in Friedrichslust anzukommen. Genau, Herr. Ich habe einen schlechten Geschmack auf der Zunge. Denke daran, dass Mai ist. Das nimmt jeder 13 das Gift. Mai? Das ist Liebe. Da kann es sich nicht um mich handeln. Überhaupt glaube ich, dass die 13 mehr die Zahl der Lakaien ist. Die besseren Zahlen sind schon von den Herrschaften belegt. Geht's dir schlecht bei mir? Oh nein. Aber wenn es auch nicht wahr ist, so hört es sich doch ganz gut an. Findet ihr nicht, Herr? Außerdem ist es wahr, ich kenne es wohl. Denn wenn du mein Lakai bist, so bin ich der Lakai des Fürsten. Immerhin, Herr... Er hat recht gnädig geschrieben. Wollen wir sehen, wie lange er gnädig bleibt. Schlimm wär's, wenn wir im Herbst wieder auf die Reise müssten. Die kalte Jahreszeit verbringe ich gern hinterm Ofen. Aber vielleicht ist Geld an diesem Hof. Und dieser Ferdinand ist kein armer Leutefürst. Dummkopf, verschreibt man sich Alchemisten, wenn man Geld hat? Herr, nach meinen Erfahrungen mit euch... verbraucht ein Alchemist mehr Gold, als er macht. Ja, das weiß Fürst Ferdinand doch noch nicht. Durchlaucht, es gehört zum Wesen meiner Kunst, dass sie geheim ist. Verstehe, verstehe. Immerhin, wenn man das Geld dafür gibt... Gewisse Zauberformeln, die über der Terra Agens gesprochen werden müssen, verlieren ihre Kraft. Ja, verstehe. Immerhin, der Prozess als solcher... Er besteht darin, dass eine Materie zum Glühen, zum Kochen, zum Verdampfen gebracht wird. Und damit zur exemplarischen Verwandlung. Ja, verstehe. Und wie viele Stunden muss es kochen? Stunden? Durchlaucht belieben zu scherzen. Zunächst muss das Ganze ja im Einklang mit den planetarischen Aspekten stehen. Nicht jede Stunde ist für den Beginn, nicht jede Stunde für einen bestimmten Handgriff geeignet. Die Materie muss zwar immer unter Feuer gehalten werden, einmal muss die Hitze sehr groß, einmal muss sie wieder schwächer sein. Bestimmte Stoffe müssen in bestimmten Augenblicken zugesetzt, es muss der Schaum abgeschöpft, der Dampf abgeblasen werden, dann wieder geschieht das Gegenteil. Die Ingredienzien dürfen nicht zu früh, nicht zu spät in die Mixtur getan werden, manche nach Tagen, manche nach Wochen, manche nach Monaten. Nach Monaten? Wobei immer wieder die tellurischen, lunaren, solaren und planetarischen Konstellationen von Wichtigkeit sind und beachtet werden müssen. Ja, verstehe. Aber wie lange... Auch wenn alles glatt verläuft, muss man etwa 6 bis 7 Monate muss man rechnen. 6 bis 7 Monate? Freilich ist kaum anzunehmen, dass alles glatt verläuft. Was tue ich zum Exempel, wenn der Augenblick gekommen ist, wo der Speckstein in die Flamme geblasen werden muss, andererseits die planetarischen Konstellationen dem entgegenstehen? Himmels Willen, ja, was macht ihr dann, Magister Carlo? Nun, auch da gibt es Mittel. Aber sie erfordern wiederum Zeit. Ich hoffe, dass die ganze Prozedur in einem Jahr zum guten Ende gebracht wird. In einem Jahr? Nach einem Jahr können wir Gold machen, so viel wir wollen. Wenn man das bedenkt, so arbeite ich in diesem Jahr fast umsonst. Na, ich habe euch immerhin 100 Gulden für einen Monat geboten. Und ich habe akzeptiert, darüber will ich nicht sprechen, durchlaucht. Ich nehme freilich an, dass mir auch das Geld für die teuren und schwer zu beschaffenden Ingredienzien von Fall zu Fall aus der Hofkasse ausgezahlt wird. Oh. Denn mein Gehalt als Hofalchemist reicht dafür nicht aus. Wir können auch, wenn Durchlaucht das vorziehen, eine fixe Summe dafür ansetzen. Ja, und wie hoch? 100 Gulden im Monat. Naja, ich werde mir das überlegen. Fangt derweil mit eurer Tätigkeit an. Leider, Durchlaucht, brauche ich gerade zum Anfang einige besondere Ingredienzien. Also gut, ich lasse euch also noch 100 Gulden anweisen. Dann aber! Euer Diener, Durchlaucht. Komm herein. Ein Ofen für den Winter und 200 Gulden im Monat, das lässt sich hören. Du hast gehorcht, Spitzbube. Du selber hast mir beigebracht, dass ein Diener alles wissen muss. Ich hoffe, du hast auch an anderen Türen gehorcht. An allen, Herr. Und? Nichts Gutes. Der Fürst hat wenig Geld, besser gesagt gar keins. Du begreifst es nicht. Ich gehöre zu meinem Metier, Herren zu dienen, die kein Geld haben. Und eure Kunst ist es ihnen, das Geld, das sie nicht haben, aus der Tasche zu ziehen. Doch, das begreife ich. Wie vertat er sein Geld? Das Schloss hat ihn ruiniert. Das Schlösschen? Für das kleine Land ist es immer noch zu groß. Herr, der Bau hat die Steuern von 8 Jahren verschlungen. Eine seidene Tapete, das ist ein Meierhof. Die eingelegten Dielen, das ist der Getreidehandel. Die Stuckdecken könnt ihr auf die Gerbereien verrechnen. Für jeden Kerzenhalter hat ein Dorfkrämer geschwitzt. Und die Handwerker und die Bauern, nun, die sind überall eingebaut. In Treppen, Wänden und Dachpfannen. Und jetzt ist er auf die Alchemie verfallen. Wenn ich nicht davon lebte, ich könnte in Melancholie verfallen. Vorher hat er es auch schon anders versucht, mit einer reichen Heirat. Ist er nicht verheiratet? Er ist Witwer. Er hat um alle Hässlichkeiten Europas geworben, wenn sie nur fürstlich waren. Und Gold grundiert, vermute ich. Es kam zu nichts. Keine wollte ihn haben. Jetzt sucht er nach einem reichen Freier für seine Tochter Beatrice. Aber? Obwohl sie schön ist. Jeder fürchtet, dass er von seinem Schwiegervater geschröpft wird. Und wie heißt seine Mätresse? Woher wisst ihr, dass er eine Mätresse hat, Herr? Er ist doch nicht ein regierender Fürst. Sie heißt Juana, eine Spanierin. Aber wie ich die Spanierin kenne, ist sie die Tochter eines Kesselflickers aus Schmalkalden oder Rudolstadt und heißt bestenfalls Anna. Genug von deinem Geschwätz. Blas das Feuer an, die Flaschen, die Büchsen, die Salben herbei. Der Fürst erwartet, dass wir tätig sind. Da sind wir schon geübt. Das Schauspiel können wir ihm gern bieten. Wir haben unsere Werkstatt im Keller des Schlosses aufgeschlagen und das Feuer geht darin nicht mehr aus. Bisher hat der Fürst alle geforderten Summen bewilligt. Wenn es mir gelingt, ihn lange genug hinzuhalten, trage ich eine schöne runde Summe in meinem Gürtel davon für schlechtere Tage. Ich habe es auch nötig, ich bin ziemlich abgebrannt. In Venedig habe ich neulich 3000 Dublonen im Spiel verloren. 3000 Dublonen. Aber was soll's. Mein ganzes Leben lang habe ich nur an Geld gedacht. Jetzt ertappe ich mich oft bei ganz anderen Gedanken. Ja, es geht mir hier gut, aber nicht nur, weil ich Geld habe. Nein. Vielmehr noch, weil es Juli geworden ist. Die Nächte sind warm, Halme und Laub voll leuchtender Käfer, die Sterne funkeln auf eine besondere Weise, verschwenderisch, ja, so funkeln sie. Manchmal ist der Mond da, zunehmend, abnehmend, voll. Es gibt Gänge, Büsche und Lauben im Park und die Welt ist so verlassen, als gäbe es außer uns keine Menschen. Sag, wie es anfing. Als wir uns auf dem Gang begegneten und ich dich in die Arme nahm. Warst du nicht zornig? Nein, das schien nur so. Ich war glücklich. Aber damals fing es nicht an. Früher? Ja, früher. Als wir zum ersten Mal miteinander sprachen? Mhm. Im Park bei der großen Fontäne. Sagtest du nicht? Das Wasser sei klar und der Himmel blau, ja. Und doch, du sahst mich an und jedes Wort bekam einen neuen Glanz. Eine ganz fremde Sprache. Hast du sie gleich verstanden? Und ich war sehr erstaunt, dass ich sie verstand. Das war es also, was du meintest? Nein, noch früher. Noch früher? Aber da war nichts. Doch, vormittags, der 20. Mai. Aber da geschah nichts. Ich kam die Treppe herab. Du standest am Fenster. Wir sahen uns flüchtig an und gingen aneinander vorbei. Und doch, dort fing es an. Wir sahen uns zum ersten Mal. Das war der wichtigste Augenblick. Ohne ihn wäre kein späterer gewesen. Jeder Augenblick mit dir ist gleich wichtig. Ich liebe dich. Und gleich wunderbar. Bisher war Friedrichslust ein Ort von vielen. Verachtenswürdig für jemanden, der Venedig und Wien, Mailand, Paris und Amsterdam kennt. Jetzt ist er kostbarer als alle Hauptstädte der Welt. Denn er beherbergt das zauberhafteste Geschöpf, das Wesen, das jede Wüste bewohnbar macht. Beatrice. Still. Hörst du nicht? Wind, Frösche und ein Igel im Gebüsch. Ich habe den Verdacht, dass man uns belauscht. Meinst du, man wüsste etwas von uns? Ich vermute. Das wäre schlimm. Angst, Carlo? Kein Hahn kräht danach, ob man einen Landfahrer wie mich tot in einem Winkel findet. Carlo, wir müssen vorsichtig sein. Warum denkst du, dass man es wüsste? Drängt dich mein Vater nicht? Es gehört zu meiner Profession, dass ich gedrängt werde. Gold kann man nie früh genug haben. Juana ist daran schuld. Sie hetzt ihn gegen dich auf. Weißt du das gewiss? Mich drängt er auch. Dich? Wozu? Zu heiraten. Beatrice. Einen Prinzen von Sachsen. Du meinst, er wird dich zwingen? Er kann mich nicht dazu zwingen, niemals. Still! Jetzt höre ich etwas. Etwas bewegt sich. Dort an der Ecke. Es wird so gefährlich hier. Geh ins Schloss zurück, ich gehe in die andere. Beatrice ist dunkel gekleidet und vermeidet die Kieswege. Ich hoffe zum Himmel, dass uns niemand gesehen hat. Vielleicht kommt sie unbemerkt ins Schloss. Ich warte, bis sie verschwunden ist, dann trete ich aus dem Schatten der Bäume. Ich gehe vom Schloss weg, absichtlich auf dem Kiesweg, damit man mich sieht und hört. Nach ein paar hundert Schritten sind halblaute Stimmen um mich im Gebüsch. Ich fasse den Dolch fester. Hallo? Magister Carlo? Ja, da bin ich. Seine Durchlaucht erwartet euch zur Audienz. Jetzt? In der Nacht? Wie merkwürdig, dass er mich im Park sucht. Nicht merkwürdig, da ihr doch im Park wart. Und warum sucht man mich mit Bewaffneten? Ihr fragt zu viel, Magister. Ich verstehe. Durchlauchte wünschen mich zu sprechen? Ja, zu später Stunde, aber das liegt nicht an mir. Ihr macht ausgedehnte Spaziergänge, höre ich. Ja, es ist nötig, die giftigen Dämpfe auszuatmen, die aus den Retorten steigen. So, euer Gehilfe macht das ganz anders. Wie meinen Durchlaucht? Ich suchte euch heute in eurem Laboratorium. Der Bursche lag auf der Bank und schnarchte. Das Feuer unter den Retorten war erloschen. Das ist offenbar seine Art, den giftigen Dämpfen zu entgehen, während ihr sie in den Park ausatmet. Hat der Spitzbube geschlafen? Ihr sagtet mir schon, als ihr kam, dass er sehr zuverlässig sei. Sagtet ihr nicht auch, das Feuer dürfe nie ausgehen? Cum grano salis, sagte ich es. Aber es gibt Momente, wo es ausgehen muss. Ah, und jetzt war ein solcher Moment. So ist es. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. In bester Ordnung, Durchlaucht. Doch müsste ich bitten, mich bald zurückziehen zu dürfen. Es sind einige dringliche Dinge, gerade in dieser Stunde zu tun. Dringliche Dinge? Mhm. Terrasso Vater muss bei bestimmter Temperatur in die Materie agens. Ah, verstehe. Aber das wird jetzt nicht gehen. Wie meinen Durchlaucht? Ihr geht immer allein spazieren, Magister Carlo, ja? Gewiss, ja. Ganz allein, ja. Man hört euch aber manchmal reden. Offenbar redet ihr dann mit euch selbst. Das mag sein, Durchlaucht. Man hat oft etwas mit sich zu bereden. Ich darf jetzt... Nein! Ihr dürft nicht! Ja, das ganze Unternehmen wäre gefährdet, Durchlaucht. Die Verantwortung... Die trage ich! Magister Carlo, alle eure Unternehmen an meinem Hof, und ich zähle nicht nur die alchemistischen dazu, sind gefährdet. Ja, ich kann doch nicht annehmen, Durchlaucht, dass euch so nahe vom Ziel die Versuche gleichgültig wären. Sind wir schon so nah am Ziel? Ja. Na, das ist ja alles umso dringlicher. Ich möchte nicht, dass ihr so plötzlich und bei Nacht und Nebel von meinem Hofe verschwindet, wie ihr es beim Herzog von Parma, beim Fürstbischof von Salzburg und in Kopenhagen getan habt. Leider habe ich erst heute davon erfahren. Magister Carlo, das Laboratorium habe ich heute unter Verschluss legen lassen, während ihr im Park damit beschäftigt... wart, die giftigen Dämpfe auszuatmen. Durchlaucht, das ist ein Irrtum, der sich aufklären muss. Was ist ein Irrtum? Eure Apparaturen behalte ich für das Geld, das ich überflüssigerweise an euch zahlte. Ich habe euch redlich gedient. Na, das wird man ja sehen. Es wird alles genau untersucht werden. Das habe ich nicht zu fürchten. So, seid ihr so sicher? Es sei denn, Durchlaucht, das nicht das Recht... sondern die Gewalt untersucht. Glücklicherweise habe ich beides. Ich verbringe die Nacht im Gefängnis. Doch ist nicht das harte Holz der Pritsche schuld daran, dass ich schlecht schlafe. Ich muss gestehen, dass es nicht das erste Gefängnis ist, in dem ich nächtige. Und manche Zelle war dunkler, manche Wand war feuchter. Aber schlimm ist es, dass ich Beatrice mit keiner Nachricht erreichen kann. Und dass ich das Gefühl einer neuen Gefahr habe, die diesmal uns beide bedroht. Der Tag graut schon, als ich einschlafe. Und erst gegen Mittag wache ich wieder auf. Aber während ich schlief, hat sich mein Schicksal entschieden. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, zum Guten oder zum Schlechten. Beatrice hat mit ihrem Vater über mich gesprochen. Papa, ist der Hofalchemist gefangen gesetzt worden? Das ist ein ganz unwichtiges Vorkommnis. Mich wundert, dass du überhaupt davon gehört hast. Ist er im Stadtgefängnis oder hier? Nicht mal das weiß ich. Und was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Ach, so viele Fragen. Wieso interessiert dich das? Ich vermeide es immer möglichst, dass dir so unangenehme Dinge zu Ohren kommen. Ist er ein Verbrecher? Ja, er ist ein Verbrecher. Und solche Dinge sind mir schon öfter zu Ohren gekommen, Papa. Du bist zu rücksichtsvoll. Ich dachte weniger an die Verbrechen als an die Sühne, Kerker, Rat, Galgen. Galgen? Ja, so sagte ich. Wen hat er umgebracht? Er ist ein Hochverräter. Was ist das? Das ist, die Definition für Hochverrat ist schwierig. Ist es ein Verbrechen, dessen man beschuldigt wird, wenn man unschuldig ist? Ah, er ist unschuldig. Ich zweifle nicht daran. Woher kennst du ihn? Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. So, und er machte einen überwältigend unschuldigen Eindruck auf dich. Hör zu, Beatrice. Ich habe über etwas anderes mit dir zu sprechen als über diese Lappalie. Ist der Galgen eine Lappalie? Es handelt sich um den Prinzen Reinhard von Sachsen. Ich habe keine Lust, über Prinz Reinhard von Sachsen zu sprechen. Sehr schade, denn offen gesagt hängt die Zukunft des Fürstentums von dieser Heirat ab. Ich will ihn nicht heiraten und mich interessiert die Zukunft des Fürstentums nicht. Was denn interessiert dich? Magister Carlo. Aha. Gut, wenn alles so klar ist, dann weiß man wenigstens, welches Hindernis beseitigt werden Papa. Muss. Ich werde dich einfach zwingen, Prinz Reinhard zu heiraten. Du überschätzt deine Macht, Papa. Es gibt notfalls immer noch ein Fenster, um mich hinauszustürzen. Und immer noch ein Wasser, um mich zu durchbohren. Und immer noch ein Messer, mir das Herz zu ertränken. Diese komische Liste ließe sich verlängern. Wenn du mir mit Mord drohst. Wer droht mit Mord? Du übertreibst, Beatrice. Glaube nicht, dass es mir nicht ernst ist. Ein Vorschlag zur Güte. Heirate den Prinzen Reinhard von Sachsen und ich lasse den Magister ungeschoren über die Grenze. Mhm. Na? Ich nehme ihm nicht einmal das Geld ab, das er sich vom Jahr schlichen hat. Damit wäre allen gedient. Ich bin sehr überrascht, als man mich am nächsten Tag in eine verschlossene Kutsche setzt und mit dieser Extrapost über die Grenze bringt. Zugleich mit der Drohung freilich, dass ich nie wieder das Gebiet des Fürstentums betreten dürfe, andernfalls mein Leben verwirkt sei. Ich vermute, dass der Fürst seine Drohung ernst meint. Aber glücklicherweise ist das Fürstentum klein und hat Ausmaße, die die Fähigkeiten eines Fußgängers nicht überschreiten. Bei Nacht und auf einsamen Waldpfaden gehe ich nach Friedrichs Lust zurück. Und niemand hat dich gesehen? Mir war es, als hätte jemand im Schatten der Treppe gestanden. Wer? Ich weiß nicht einmal, ob es jemand war. Ich war dir schon so nah, Beatrice. Sollte ich warten, bis alles dunkel wurde? Mir schien es besser, schnell zu sein als genau. Wenn man dich hier fände. Ich weiß, dass ich hier nicht bleiben kann, aber... Denk jetzt nicht ans Fortgehen. Doch, weil du mitkommst. Ach, Carlo. Nein, keine Ach. Lass mir Zeit. Willst du dich von mir trennen? Wenn du willst, gehe ich mit dir. Ich bin nicht reich, ich habe kein Schloss, keine Diener, keinen Besitz. Ich will nicht, dass du es bedauerst. Willst du mit mir auch in die Armut gehen? Auch in die Armut, wenn es mit dir ist. Heute? Morgen? Wann du willst. Still. Sie suchen dich. Warte erst, ob sie hierher kommen. Du musst fort. Aber wohin? Es ist zu spät. Die Klinke wird niedergedrückt. Hier, durch das Kabinett, durch die Seitentür. Mein Gott, aber wohin dann, Carlo? Keine Angst, sie fangen mich nicht. Carlo! Beatrice! Ach, du bist es, Papa! Schnell mal auf! Fort, fort, fort! Bewaffnete? Willst du mich gefangen setzen? Durchsuchen! Und darf ich fragen, wonach gesucht wird? Da, Leute! Wo? Rasch, hinterher! Beschütze ihn, lieber Gott, beschütze ihn. Ich laufe um mein Leben. Wohin? Ich kann das Schloss nicht mehr verlassen. Draußen ist alles umstellt. Da, einen gesegneten Augenblick lang, ist kein Verfolger auf den Korridoren, als ich mich umdrehe. Ich öffne eine der Türen. Wohin führt sie? Schlüpfe in einen fremden Raum, schließe hinter mir ab. Der Lärm geht draußen vorbei. Was für ein Lärm auf den Gängen. Och, nichts Besonderes. Der Herr Hofalchemist, der Liebhaber der schönen Beatrice. Wie kommt er hierher? Ich denke, ihr seid längst über die Grenze und weit, weit weg. Ich bin zurückgekommen. Juana hat sich von dem Ruhebett, wo sie lesend lag, erhoben und tritt nahe zu mir. Ich kenne sie kaum, habe sie ein paar Mal flüchtig und von Ferne gesehen. Sie ist kaum älter als Beatrice, denke ich. Aber ganz anders. Gewiss, sie ist auch schön, aber ganz anders. Und warum seid ihr zu mir gekommen, Herr Alchemist? Ich wusste nicht, dass hier eure Zimmer sind. Sie haben euch aufgespürt, nicht wahr? Und ihr kommt genau zu mir. Es war die falsche Tür. Alle anderen waren vielleicht richtig. Nur diese war falsch. Warum war sie falsch? Wisst ihr nicht, dass ich eure Feindin bin? Ich bin daran schuld, dass der Fürst euch entlassen hat. Ich habe dafür gesorgt, dass die Briefe aus Parma, aus Salzburg und Kopenhagen kamen, die euch belasteten. Ich habe euch mit Beatrice im Park gesehen und euch dem Fürsten verraten. Glaubt ihr, dass ihr bei mir sicher seid? Helft mir, ich bitte euch. Juana sieht mich einen Augenblick an. Es ist der Augenblick, der alles entscheidet. Aber ich kann an ihrem Gesicht nicht lesen, ob zum Guten oder zum Schlechten. Ihre Züge verändern sich nicht. Sie macht eine Handbewegung, die ich kaum deuten kann, und während sie zur Tür tritt und öffnet, schlüpfe ich hinter einen Vorhang. Wir bitten um Verzeihung. Der flüchtige Hofalchemist wird gesucht. Bei mir? Wir hofften, dass ihn das gnädige Fräulein gesehen hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe euch nur draußen lärmen hören. Wir bitten um Verzeihung. Endet der Lärm bald? Seine Durchlaucht, der Fürst, hat befohlen, dass alle Gänge, Vorhallen und Treppen mit Bewaffneten besetzt werden. Aber keine Sorge, sie werden sich ruhig verhalten. Eine Belagerung. Wie lange soll das dauern? Der Befehl lautet, bis der Flüchtige gefunden ist. Ich würde dem gnädigen Fräulein auf jeden Fall raten, die Tür zu verschließen. Der Entsprungene ist ein rabiater Mensch und zu allem fähig. Gut, dann will ich es tun. Ich danke euch. Ich habe mir immer geschworen, mich nie zu einer guten Tat hinreißen zu lassen. Jetzt erlebe ich schon die Strafe dafür, dass ich meinen Schwur gebrochen habe. Welches ist die Strafe? Dass ich euch vorläufig bei mir einquartieren muss. Ihr könnt nicht mehr aus dieser Falle heraus. Es ist keine Falle, meine ich. Jedenfalls eine schöne Bescherung. Geht in das Kabinett dort und haltet euch still. Was hast du, Juana? Wieso? Du bist so steif, so abreißend. Oh, keineswegs. Ach, ein unangenehmer Tag. Du gestattest, dass ich mir die Schuhe ausziehe? Nein, lieber nicht. Warum nicht? Die Gänge sind voller Wache. Es könnte jeden Augenblick jemand kommen. Aber hier kommt doch niemand rein, ist doch Unsinn. Nein, mir ist es lieber. Also dann nicht. Und dann alle verrückt heute. Wer ist außer mir noch verrückt? Der Prinz von Sachsen. Die reiche Harald? Aus. Plötzlich schreibt er etwas vom Mitgift, die wohl nicht zu erwarten wäre. Er will nicht mehr. Ha, das trifft dich insofern gut, als auch Beatrice nicht will. Also im Ernst, Juana, du scheinst wirklich nicht bei Verstand. Vielleicht müsste man doch den Hofalchemisten zurückholen. Was? Hast du mir nicht geraten? Wenn er doch Gold machte... Vielleicht wäre dann eine gute Partie für Beatrice. Hast du mir nicht erklärt, dass er kein Gold machen kann? Und eine Partie für Beatrice? Soll ich meine Tochter einem hergelaufenen Scharlatan verheiraten? Ich dachte, dass er vielleicht doch Gold. Du bringst mich zur Raserei. Überall nur Ärger. Ich will mich bei dir erholen und du bringst mich zur Raserei. Noch anderer Ärger? Er ist zurückgekommen. Hat man eine solche Unverfrorenheit schon erlebt? Na, wir werden ihn schon noch finden. Zunächst habe ich Beatrice nach Joachimsholt ins Stadtschloss bringen lassen. Eine gute Idee. Eine noch bessere wäre es, wenn die Wachen hier vor meiner Tür verschwinden würden. Nein, auf keinen Fall. Dieser Unverschämte bringt's noch fertig und dringt auch noch bei dir ein. Da wäre er an der falschen Stelle. Ja, das wäre er. Trotzdem, ich möchte gern, dass die Wachen verschwinden. Nein, ich gebe ihm keine Möglichkeit. Er muss hängen. Schluss damit. Und jetzt zieh mir das Wams aus. Ich will schlafen. Nein. Wie? Ich möchte nicht, dass du hier schläfst, wenn die Wachen auf dem Korridor sind. Die verdammten Wachen. Ja, nicht wahr? Aber sie bleiben. Dann kannst du nicht bleiben. Dann gehe ich eben. Gott sei Dank. Warum bleibt ihr nicht in dem Kabinett? Ihr tut zu viel für mich. Es war unrecht, dass ich euch um Hilfe bat. Ich tue zu viel für euch? Es wäre richtiger gewesen, mich den Wachen zu übergeben. In der Gewalt des Fürsten zu sein, scheint euch sicherer als in meiner Gewalt. Sagt das nicht. Oh, ich weiß es. Fürchtet ihr, dass ich euch Gift gebe oder euch im Schlaf erdolche? Ich fürchte viel mehr. Ihr haltet mich für gefährlicher, als ich bin. Ihr missversteht mich. Ihr hättet Gutes genug getan, wenn ihr mich hier wenige Minuten verborgen hättet. Aber nun ist alles anders. Der Fürst lässt das ganze Schloss auf unbestimmte Zeit bewachen. Wollte ich hierbleiben, so nehme euch das alle Freiheit. Es könnte ja sein, dass es Tage dauert. Vielleicht Wochen. Ich müsste euch um Essen und Trinken bitten. Ich müsste hier schlafen. Meine Anwesenheit zwingt euch, euch mit dem Fürsten zu überwerfen. Ihr drückt das sehr taktvoll aus. Kurzum, es ist unmöglich, so viel zu verlangen. Ihr habt nichts verlangt bisher. Es ergibt sich von selbst. Ich werde euch immer dankbar sein, Juana, aber gestattet, dass ich jetzt gehe. Ihr vergesst etwas Wichtiges. Was? Dass ihr nicht nur euch, sondern auch mich in Gefahr bringt, wenn ihr diese Räume verlasst. Es kann nicht verborgen bleiben, wo ihr gewesen seid. Es ergibt sich eins aus dem anderen. Jedenfalls bedauere ich es nicht. Bleibt also. Ich bleibe. Und ein Tag nach dem anderen vergeht. Manchmal höre ich das Klirren von Waffen auf den Gängen. Durch den Spalt des Fensters sehe ich die Wachablösung auf der Terrasse. Ich bin in Juanas Zimmer verborgen, gehe auf Strümpfen hin und her, wenn sie fort ist. Wenn sie da ist, nützt es wenig, dass ich versuche, mich in einem Winkel zu drücken. Ob ich laut oder leise bin, sichtbar oder unsichtbar, ich störe sie. Sie versorgt mich mit Speise und Trank. Ich schlafe in ihrem Kabinett auf einem Ruhebett. Niemand kann ihr Zimmer betreten. Und der Fürst zürnt ihr, weil sie unliebenswürdig ist. Eine Woche ist vergangen. Es ist Mitternacht vorbei. Ich liege angekleidet auf dem Ruhebett. Ich will aus diesen Zimmern fort. Ich will fort, während Juana schläft. Sie fürchtet mehr als ich, dass ich entdeckt werde. Also muss ich fort, ohne dass sie es weiß. 12:30. Jetzt ist die richtige Zeit. Ich muss durch ihr Zimmer. Ich kenne den Weg im Dunkeln. Es sind 10 Schritte bis zur Tür. Ich habe es ausgemessen. Ich bin es heute mit geschlossenen Augen gegangen. Beim 4. und beim 7. Schritt knarren die Dielen. Und die Tür zum Gang kreischt in den Angeln. Ich hoffe, Juana schläft tief genug. Wenn sie jetzt erwachte. Carlo! Carlo! Die Tür ist verschlossen. Der Schlüssel ist bei mir. Ich fürchtete, dass ihr heimlich davon wolltet. Weshalb? Woran fehlt es euch? Ihr seid sehr gütig und sorgt für alles. Bedrückt euch das? Ein wenig. Es klang auch eben, als sagtet ihr einen Vers auf. Es ist nicht nur das, Juana. Beatrice wartet. Es ist besser, sie wartet etwas länger, als dass sie gar nicht mehr warten muss. Ich will es euch sagen. Ich muss fort, um unsere Flucht vorzubereiten. Unsere Flucht? Ja, Beatrice und ich wollen... Ihr wollt Beatrice entführen? Ich sage es euch, weil ich euch vertraue. Ich schlug dem Fürsten vor, euch umbringen zu lassen. Trotzdem, ich vertraue euch. Was braucht ihr? Nicht viel. Eine Kutsche mit einem zuverlässigen Kutscher, eine Nachricht an Beatrice, eine Gelegenheit für sie, ungesehen aus dem Schloss zu kommen und einen geeigneten Treffpunkt. Viel ist das freilich nicht. Findet ihr zu viel? Es ist eine Liste von Unmöglichkeiten. Was bleibt mir übrig, als es dennoch zu versuchen? Ich bleibe übrig. Ihr? Was für euch unmöglich ist, ist für mich leicht. Bleibt hier verborgen. Ich besorge euch alles. Kutsche, Postillon, Rendezvous. Juana. Genügen 3 Tage? Ihr seid ein Engel. Was bleibt mir übrig? Aber weshalb habt ihr den Schlüssel versteckt? Wollt ihr ihn noch? Nein, aber weshalb? Es sind keine Wachen mehr da. Ich fürchtete, ihr würdet es bemerken und davongehen. Es wäre auch ohne Wachen für euch gefährlich gewesen. Ihr seid wirklich ein Engel, Juana. Die letzten 3 Tage vergehen schneller und langsamer als alle übrigen. Juana ist umsichtig. Sie denkt auch an Dinge, die ich vergessen habe. Ich erfülle ihre Bitte und versuche nicht mehr, das Zimmer zu verlassen. Dann, eines Nachts, wartet hinter dem Park die Kutsche, die mich nach Joachimshult bringen soll. Dort werde ich Beatrice abholen. Ich nehme Abschied von Juana. Den Hut tiefer in die Stirn. So. Ist es dunkel genug? Ja, und jetzt müsst ihr gehen. Beatrice wartet. Ich sehe mich in der Kutsche sitzen. Freut ihr euch? Lebt wohl, Juana. Lebt wohl, Carlo. Ich habe euch nicht genug gedankt. Ich kann euch nicht genug danken. Geht, geht. Ich werde euch nie vergessen. Wirklich? Ich werde euch auch nie vergessen, Carlo. Ich hatte mich so daran gewöhnt, dass ihr da wart. Ihr werdet mir sehr fehlen. Es kommt mir jetzt alles so leer vor, weil ich weiß, wie es ist, wenn ihr fort seid. Aber geht. Merkwürdig. Eben dachte ich, wie ich in der Kutsche sitzen würde. Es eilt, Carlo. Aber neben mir war nicht Beatrice. Ihr müsst gehen. Ihr wart neben mir, Juana. Carlo. Juana. Geht jetzt. Ich kann nicht. Was meint ihr? Dass ich euch nicht verlassen kann. Nicht jetzt. Ihr müsst gehen. Und auch nicht später. Geht. Geht jetzt. Nur wenn ihr mitgeht, Juana. Ich? Du. Und Beatrice? Du. Du, Juana. Du, Anna. Oh, Carlo. Willst du? Nur dich. Kommst du? Ich komme. So fahren Juana und ich in ein langes, glückliches Leben davon. Umsonst. Das alles war vor 200 Jahren. Aber hier ist 1950, die Bar. Beatrice tanzt. Aber Juana hat auch hier gesessen, neben mir. Der Platz ist leer. Wir haben zusammen getrunken, es ist mir, als wäre das Glas eben erst auf den Tisch gestellt worden. Höre ich nicht auch noch das gleiche Lied? Ich muss mich langsam wieder zurechtfinden. Hallo, Carlo. Mit wem sprichst du da? Mit wem denn? Wo ist dein Tänzer? Als wir zu den Tischen zurückgingen, war er plötzlich verschwunden. Und Juana? Ich meine, sie wäre in diesem Augenblick noch da gewesen. Eben noch. Aber da liegen ja wohl Jahrhunderte dazwischen. Man kann es ansehen, wie man gerne möchte. Beatrice? Ja? Fragtest du mich nicht eben nach Juana? Ja, eben. Ja, woher weißt du, dass sie... Ich meine, vorhin wusstest du ihren Namen doch noch nicht. Ich bin müde, wir wollen gehen, Carlo. Was hast du? Ich könnte dich das Gleiche fragen. Wohin fahren wir? Nach Friedrichslust, dachte ich. Und ich dachte, es sei der einzige Ort, wohin wir nicht fahren würden. Ich muss dir etwas gestehen, Beatrice. Ich weiß. Was weißt du? Was du mir eben gestehen wolltest. Ich verstehe dich nicht. Erkanntest du den Mann nicht, mit dem ich eben getanzt habe? Halt an, Carlo! Leute, was ist denn? Das Denkmal dort in den Anlagen. Der Landesvater, Fürst Ferdinand, und? Mach die Scheinwerfer an, Carlo. Ach. Erkennst du Herrn Schmitz nicht? Den Wursthändler Angro. Deshalb kam er mir so bekannt vor. Mach dich nicht lustig über ihn. Er war vor 200 Jahren mein Vater. Du? Hm? Mein Betrug liegt auch 200 Jahre zurück. So? Ich bin nicht sicher. Aber ich bin sicher. Dass Juana wieder aus Stein ist und wieder an ihrem Platz im Park steht? Ja. Und dass du den Ring von ihrem Finger ziehen kannst? Ja. Ich bin dir böse, weil du dessen sicher bist. Beatrice, wie kannst du... Du hast also alles getan, was Juana verlangte. Ja, du hast alles nachgeholt, was du versäumt hast. Du hast mich im Stich gelassen. Du bist mit ihr davon gekommen. Aber deinetwegen doch alles, Beatrice. Eine herrliche Ausrede. Ich musste es tun, weil ich ja dich sonst verloren hätte. Du hast dich aufgeopfert, mein Herr. Ja, ja, ja. Aber ganz ernstlich, lass den Ring, wo er ist. Meinetwegen musst du ihn nicht holen. Also Beatrice. Beatrice, Beatrice. Und das noch vorwurfsvoll. Ich möchte hören, wie du den Namen Juana geflüstert hast. Also am besten, ich sage überhaupt nichts. Ja, ganz recht. Du hast allen Grund, still zu sein. Na ja. Deshalb musst du aber nicht schneller fahren. Ja. Carlo. Ja? Ich wollte dir nur sagen, dass du der dümmste Mann bist, den ich kenne. Das weiß ich. Weil du auch die besten Ausreden vergisst. Welche Ausreden? Du bist niemals mit Juana gefahren. Ich bin niemals... Nein. Was denn habe ich getan? Du musstest nachholen, was du versäumt hast. Hieß es nicht so? Ja. Ja. Und du fuhrst mit Juana. Ja, und ich fuhr mit Juana, ja. Also hast du es versäumt. Also bin ich damals... Was? Oh, Moment mal. Also bin ich damals nicht mit Juana gefahren? Sondern mit mir. Besinne dich doch, Carlo. Weil ich mit Juana fuhr, bin ich nie mit Juana gefahren. Weil ich mit Juana fuhr, bin ich mit dir gefahren. Mhm. Moritz, wo ist dein rechtes Ohr? Beatrice, du hast recht. Beatrice, du hast recht. In Wirklichkeit bin ich mit dir gefahren. Ach, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was wirklicher ist. Es ist mir auch gleich. Du bist bei mir und das macht alles gut. Beatrice legt den Kopf auf meine Schulter und schläft ein. Zärtlichkeit erfüllt mich. Kenne ich Beatrice nicht länger als 200 Jahre. Ich möchte meinen, seit Anbeginn der Welt. Es ist sehr wunderbar, dass sie mich liebt. Sehr wunderbar. Beatrice. Beatrice. Hm, ja. Wir sind da. Ach, schon. Ja. Ich habe eben geträumt, dass du mit mir gefahren bist. Und wie war es? In Wirklichkeit? Genau so. Endlich. Genau so. Wir gehen durch den dämmerigen Park. Ich fühle etwas wie Angst, wenn nun die Hand geschlossen bleibt. Komm, komm schnell. Der Sockel ist nicht leer. Das sehe ich von hier. Sie ist da. Sieh doch, da. Und ihre Hand? Komm doch näher. Die Hand ist offen. Hier. Ich kann den Ring abziehen. Tu's, Carlo. Es war ganz leicht. Danke, Juana. Ich liebe dich, Beatrice. Carlo! Ja? Mir war es eben, als hätte sie dir zugeblinzelt. Du, mir war es auch so.